Die Jungfrau von Orleans, eine romantische Tragödie von Friedrich von Schiller. Dritter Aufzug, 6. bis 11. Auftritt. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Der Schauplatz verwandelt sich in eine freie Gegend, die von Bäumen begrenzt wird. Man sieht während der Musik Soldaten über den Hintergrund schnell wegziehen. 6. Auftritt. Talbot, auf Fastolf gestützt und von Soldaten begleitet, gleich darauf Lionel. Talbot. Hier unter diesen Bäumen setzt mich nieder, und ihr begebt euch in die Schlacht zurück. Ich brauche keines Beistands, um zu sterben. Fastolf. O unglückselig, jammervoller Tag! Lionel tritt auf. Zu welchem Anblick kommt ihr, Lionel? Hier liegt der Feldherr auf den Tod verwundet. Lionel. Das wolle Gott nicht. Edler Lord, steht auf. Jetzt ist's nicht Zeit, ermattet hinzusinken. Weicht nicht dem Tod, gebietet der Natur mit eurem mächt'gen Willen, dass sie lebe. Talbot. Umsonst, der Tag des Schicksals ist gekommen, der unsern Thron in Frankreich stürzen soll. Vergebens in verzweiflungsvollem Kampf wagt ich das Letzte noch, ihn abzuwenden. Vom Strahl dahin geschmettert lieg ich hier, um nicht mehr aufzustehn. Reims ist verloren, so eilt, Paris zu retten. Lionel. Paris hat sich vertragen mit dem Dauphin. Soeben bringt ein Eilboot uns die Nachricht. Talbot reißt den Verband ab. So strömet hin, ihr Bäche meines Bluts, denn überdrüssig bin ich dieser Sonne. Lionel. Ich kann nicht bleiben. Fastolf bringt den Feldherrn an einen sichern Ort. Wir können uns nicht lange mehr auf diesem Posten halten. Die unsern fliehen schon von allen Seiten. Unwiderstehlich dringt das Mädchen vor. Talbot. Unsinn, du siegst, und ich muss untergehen. Mit der Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens. Erhabene Vernunft, lichthelle Tochter des göttlichen Hauptes, weise Gründerin des Weltgebäudes, Führerin der Sterne, wer bist du denn, wenn du dem tollen Ross des Aberwitzes an den Schweif gebunden, ohnmächtig rufend, mit dem Trunkenen, dich, sehend, in den Abgrund stürzen musst? Verflucht sei, wer sein Leben an das Große und Wort gewendet und bedachte Plane mit weisem Geist entwirft. Dem Narrenkönig gehört die Welt. Lionel. My Lord, ihr habt nur noch für wenig Augenblicke Leben. Denkt an euren Schöpfer. Talbot. Wären wir als Tapfere durch andere Tapfere besiegt, wir könnten uns trösten mit dem allgemeinen Schicksal, das immer wechselnd seine Kugel dreht. Doch solchem groben Gaukelspiel erliegen, war unser ernstes, arbeitvolles Leben keines ernsthafteren Ausgangs wert. Lionel reicht ihm die Hand. My Lord, fahrt wohl. Der Tränen schuld'gen Zoll will ich euch redlich nach der Schlacht entrichten, wenn ich alsdann noch übrig bin. Jetzt aber ruft das Geschick mich fort, das auf dem Schlachtfeld noch richtend sitzt und seine Lose schüttelt. Auf Wiedersehen in einer andern Welt. Kurz ist der Abschied für die lange Freundschaft. Geht ab. Talbot. bald ist's vorüber und der erde geb ich, der ew'gen sonne, die atome wieder, die sich zu schmerz und lust in mir gefügt, und von dem mächt'gen talbot, der die welt mit seinem kriegsruhm füllte, bleibt nichts übrig als eine handvoll leichten staubs. So geht der mensch zu ende, und die einzige ausbeute, die wir aus dem kampf des lebens wegtragen, ist die einsicht in das nichts und herzliche verachtung alles dessen, was uns erhaben schien und wünschenswert. Siebter Auftritt. Karl, Burgund, Dunois, Duchatel und Soldaten treten auf. Talbot und Fastolf. Burgund: Die Schanze ist erstürmt. Dunois: Der Tag ist unser. Karl, Talbot bemerkend: Seht, wer es ist, der dort vom Licht der Sonne den unfreiwillig schweren Abschied nimmt. Die Rüstung zeigt mir keinen schlechten Mann. Geht, springt ihm bei, wenn ihm noch Hilfe frommt. Soldaten aus des Königs Gefolge treten hinzu. Fastolf: Zurück, bleibt fern, habt Achtung vor dem Toten, dem ihr im Leben nie zu nahen gewünscht. Burgund: Was seh ich? Talbot liegt in seinem Blut. Er geht auf ihn zu. Talbot blickt ihn starr an und stirbt. Fastolf: Hinweg, Burgund! Den letzten Blick des Helden vergifte nicht der Anblick des Verräters. Dunois: Furchtbarer Talbot, unbezwinglicher, nimmst du vorlieb mit so geringem Raum, und Frankreichs weite Erde konnte nicht dem Streben deines Riesengeistes genügen. Erst jetzo, Sire, begrüß ich euch als König. Die Krone zitterte auf eurem Haupt, solang ein Geist in diesem Körper lebte. Karl, nachdem er den Toten stillschweigend betrachtet: Ihn hat ein Höherer besiegt, nicht wir. Er liegt auf Frankreichs Erde, wie der Held auf seinem Schild, den er nicht lassen wollte. Bringt ihn hinweg. Soldaten heben den Leichnam auf und tragen ihn fort. Fried sei mit seinem Staube. Ihm soll ein ehrenvolles Denkmal werden, mitten in Frankreich, wo er seinen Lauf als Held geendet, ruhe sein Gebein. So weit als er drang noch kein feindlich Schwert. Seine Grabschrift sei der Ort, wo man ihn findet. Fastolf gibt sein Schwert ab. Herr, ich bin dein Gefangener. Karl gibt ihm sein Schwert zurück. Nicht also. Die fromme Pflicht ehrt auch der rohe Krieg. Frei sollt ihr eurem Herrn zu Grabe folgen. Jetzt eilt, Duchatel. Meine Agnes zittert, entreißt sie ihrer Angst um uns, bringt ihr die Botschaft, dass wir leben, dass wir siegten, und führt sie im Triumph nach Reims. Duchatel geht ab. Achter Auftritt. La Hire zu den vorigen. Dunois: La Hire, wo ist die Jungfrau? La Hire: Wie? Das frag ich euch, an eurer Seite fechtend ließ ich sie. Dunois: Von eurem Arme glaubt ich sie beschützt, als ich dem König beizuspringen eilte. Burgund: Im dichtsten Feindeshaufen sah ich noch vor kurzem ihre weiße Fahne wehn. Dunois: weh uns, wo ist sie? Böses ahnet mir. Kommt, eilen wir, sie zu befrein. Ich fürchte, sie hat der kühne Mut zu weit geführt. Umringt von Feinden, kämpft sie ganz allein und hilflos unterliegt sie jetzt der Menge. Karl. Eilt, rettet sie! La Hire. Ich folg euch, kommt! Burgund. Wir alle. Sie eilen fort. Eine andere öde Gegend des Schlachtfelds. Man sieht die Türme von Reims in der Ferne, von der Sonne beleuchtet. Neunter Auftritt. Ein Ritter in ganz schwarzer Rüstung mit geschlossenem Visier. Johanna verfolgt ihn bis auf die vordere Bühne, wo er stille steht und sie erwartet. Johanna. Arg List'ger, jetzt erkenn ich deine Tücke. Du hast mich trüglich durch verstellte Flucht vom Schlachtfeld weggelockt und Tod und Schicksal von vieler Britensöhne Haupt entfernt. Doch jetzt ereilt dich selber das Verderben. Schwarzer Ritter. Warum verfolgst du mich und heftest dich so wutentbrannt an meine Fersen? Mir ist nicht bestimmt, von deiner Hand zu fallen. Johanna. Verhaßt in tiefster Seele bist du mir, gleich wie die Nacht, die deine Farbe ist. Dich wegzutilgen von dem Licht des Tags treibt mich die unbezwingliche Begier. Wer bist du? Öffne dein Visier. Hätt ich den kriegerischen Talbot in der Schlacht nicht fallen sehn, so sagt ich, du wärst Talbot. Schwarzer Ritter. Schweigt dir die Stimme des Prophetengeistes? Johanna. Sie redet laut in meiner tiefsten Brust, dass mir das Unglück an der Seite steht. Schwarzer Ritter. Johanna Dark, bis an die Türe Reims bist du gedrungen auf des Sieges Flügeln. Dir genüge der erworbene Ruhm. Entlasse das Glück, das dir als Sklave hat gedient, ehe es sich zürnend selbst befreit. Es hasst die Treu, und keinem dient es bis ans Ende. Johanna. Was heißest du, inmitte meines Laufs mich stille stehen und mein Werk verlassen? Ich führ es aus und löse mein Gelübde. Schwarzer Ritter. Nichts kann dir, du Gewaltge, widerstehen. In jedem Kampfe siegst du. Aber gehe in keinen Kampf mehr. Höre meine Warnung. Johanna. Nicht aus den Händen leg ich dieses Schwert, als bis das stolze England niederliegt. Schwarzer Ritter. Schau hin. Dort hebt sich Reims mit seinen Türmen, das Ziel und Ende deiner Fahrt. Die Kuppel der hohen Kathedrale siehst du leuchten. Dort wirst du einziehen im Triumphgepräng, deinen König krönen, dein Gelübde lösen. Geh nicht hinein, kehr um, hör meine Warnung. Johanna. Wer bist du, doppelzüngig falsches Wesen, das mich erschrecken und verwirren will? Was maßest du dir an, mir falsch Orakel betrüglich zu verkündigen? Der schwarze Ritter will abgehen. Sie tritt ihm in den Weg. Nein, du stehst mir Rede oder stirbst von meinen Händen. Sie will einen Streich auf ihn führen. Schwarzer Ritter berührt sie mit der Hand. Sie bleibt unbeweglich stehen. töte was sterblich ist. Nacht, Blitz und Donnerschlag, der Ritter versinkt. Johanna steht anfangs erstaunt, fasst sich aber bald wieder. Es war nichts Lebendes, ein trüglich Bild der Hölle war's, ein widerspenst'ger Geist, heraufgestiegen aus dem Feuerpfuhl, mein edles Herz im Busen zu erschüttern. Wen fürcht ich mit dem Schwerte meines Gottes? Siegreich vollenden will ich meine Bahn, und käm die Hölle selber in die Schranken, mir soll der Mut nicht weichen und nicht wanken. Sie will abgehen. Zehnter Auftritt. Lionel, Johanna. Lionel, Verfluchte, rüste dich zum Kampf! Nicht beide verlassen wir lebendig diesen Platz. Du hast die Besten meines Volks getötet. Der edle Talbot hat die große Seele in meinen Busen ausgehaucht. Ich räche den Tapfern oder teile sein Geschick. Und dass du wissest, wer dir Ruhm verleiht, er sterbe oder siege. Ich bin Lionel, der letzte von den Fürsten unsers Heers, und unbezwungen noch ist dieser Arm. Er dringt auf sie ein. Nach einem kurzen Gefecht schlägt sie ihm das Schwert aus der Hand. Treuloses Glück! Er ringt mit ihr. Johanna ergreift ihn von hinten zu an dem Helmbusch und reißt ihm den Helm gewaltsam herunter, dass sein Gesicht entblößt wird. Zugleich zückt sie das Schwert mit der rechten. Erleide, was du suchtest. Die heilige Jungfrau opfert dich durch mich. In diesem Augenblicke sieht sie ihm ins Gesicht. Sein Anblick ergreift sie. Sie bleibt unbeweglich stehen und lässt dann langsam den Arm sinken. Lionel, was zauderst du und hemmst den Todesstreich? Nimm mir das Leben auch, du nahmst den Ruhm. Ich bin in deiner Hand, ich will nicht Schonung. Sie gibt ihm ein Zeichen mit der Hand, sich zu entfernen. Entfliehen soll ich? Dir soll ich mein Leben verdanken? Eher sterben. Johanna mit abgewandtem Gesicht. Rette dich! Ich will nichts davon wissen, dass dein Leben in meine Macht gegeben war. Lionel. Ich hasse dich und dein Geschenk. Ich will nicht Schonung. Töte deinen Feind, der dich verabscheut, der dich töten wollte. Johanna, töte mich und fliehe. Lionel. Ha, was ist das? Johanna verbirgt das Gesicht. Wehe mir. Lionel. Tritt ihr näher. Du tötest, sagt man, alle Engelländer, die du im Kampf bezwingst. Warum nur mich verschonen? Johanna erhebt das Schwert mit einer raschen Bewegung gegen ihn, lässt es aber, wie sie ihn ins Gesicht fasst, schnell wieder sinken. Heilige Jungfrau! Lionel. Warum nennst du die Heilige? Sie weiß nichts von dir. Der Himmel hat keinen Teil an dir. Johanna, in der heftigsten Beängstigung. Was hab ich getan? Gebrochen hab ich mein Gelübde. Sie ringt verzweifelnd die Hände. Lionel betrachtet sie mit Teilnahme und tritt ihr näher. Unglücklich Mädchen, ich beklage dich, du rührst mich, du hast Großmut ausgeübt an mir allein, ich fühle, daß mein haß verschwindet, ich muß anteil an dir nehmen. Wer bist du? Woher kommst du? Johanna. Fort, entfliehe! Lionel. Mich jammert deine Jugend, deine Schönheit, dein Anblick dringt mir an das Herz. Ich möchte dich gerne retten. Sage mir, wie kann ich's? Komm, komm, entsage dieser grässlichen Verbindung. Wirf sie von dir, diese Waffen. Johanna. Ich bin unwürdig, sie zu führen. Lionel. Wirf sie von dir, schnell, und folge mir. Johanna. Mit Entsetzen. Dir folgen? Lionel. Du kannst gerettet werden. Folge mir. Ich will dich retten, aber säume nicht. Mich fasst ein ungeheurer Schmerz um dich und ein unnennbar Sehnen, dich zu retten, bemächtigt sich ihres Armes. Johanna. Der Bastard naht, sie sind's, sie suchen mich, wenn sie dich finden. Lionel. Ich beschütze dich. Johanna. Ich sterbe, wenn du fällst von ihren Händen. Lionel. Bin ich dir teuer? Johanna. Heilige des Himmels! Lionel. Werd ich dich wiedersehen? Von dir hören? Johanna. Nie, niemals! Lionel. Dieses Schwert zum Pfand, dass ich dich wiedersehe. Er entreißt ihr das Schwert. Johanna. Rasender, du wagst es! Lionel. Jetzt weich ich der Gewalt, ich seh dich wieder. Er geht ab. Elfter Auftritt. Dunois und La Hire. Johanna. La Hire. Sie lebt, sie ist's. Dunois. Johanna, fürchte nichts, die Freunde stehen mächtig dir zur Seite. La Hire. Flieht dort nicht Lionel? Dunois. Lass ihn entfliehen. Johanna, die gerechte Sache siegt. Reims öffnet seine Tore. Alles Volk strömt jauchzend seinem Könige entgegen. La Hire. Was ist der Jungfrau? Sie erbleicht, sie sinkt. Johanna schwindelt und will sinken. Dunois. Sie ist verwundet. Reißt den Panzer auf. Es ist der Arm und leicht ist die Verletzung. La Hire. Ihr Blut entfließt. Johanna. Lasst es mit meinem Leben hinströmen. Sie liegt ohnmächtig in La Hires Armen. Ende von dritter Aufzug.